Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Im vergangenen Juli feierte Dinea im Berliner Lichtblick-Kino die Premiere ihres lang angekündigten Films Une vie de lutte. Inzwischen wurde der Film auch bei zahlreichen anderen Gruppen gezeigt. Wir haben uns den halbstündigen Streifen natürlich auch angesehen und den MacherInnen ein paar Fragen gestellt. Ihr als Dinea habt ja einen Film gemacht über Clément Méric und noch ein bisschen mehr. Kannst du vielleicht kurz erklären, worum es denn geht in eurem Film? Ja, in dem Film geht es, wie du gerade schon gesagt hast, um den Mord an Clément Méric, den Erstarkenes Front National, den rechten Bewegungen in Frankreich und antifaschistische Interventionsformen. Ja, der Kontakt ist recht simpel zustande gekommen. Wir haben eine E-Mail geschrieben, ob es dort Möglichkeiten gibt zu schlafen, ihnen unsere Idee des Films unterbreitet, dorthin zu fahren. Kam relativ schnell eine E-Mail mit der Antwort, dass sie das gut fänden und es Schlafmöglichkeiten gibt. Wir sind hingefahren und haben vor Ort dann recht spontan erfahren, was für InterviewpartnerInnen wir haben werden. Darunter waren einmal Bernhard Schmidt, Journalist und Jurist. Die Carte Libre, das ist eine Gruppe, die sich sehr stark stadtpolitisch einsetzt, also auch Themen, die wir hier haben, Gentrifizierung und so weiter. Minimontan, der Fußballclub, MFC 1871, die sehr stark versuchen, die Jugendlichen in Bonnieus zu politisieren und Perspektiven zu geben und eine Art Klassenbewusstsein zu schaffen. Und natürlich wurden wir die ganze Zeit begleitet von den Genossen der AAPB, also der Aktion Antifaschist Paris-Bornieu, die uns auch einen Einblick über ihre aktuellen Kämpfe vor Ort gegeben haben. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, überhaupt so einen Film zu machen? Also es ist ja jetzt nicht so eine alltägliche Kommunikationsform. Ja, wir haben, als wir von dem Mord erfahren haben, bereits im Jahr 2013 eine Kundgebung organisiert. Zusammen mit dem Siempre Antifaschista Bündnis haben weiter im Jahr darauf Gedenkaktionen gemacht. Wir haben im ganzen innerstädtischen Bereich von Berlin Transparente aufgehangen, um das Gedenken in Erinnerung zu halten. Und dieses Jahr haben wir uns dann überlegt, einen kurzen Clip, sollte es eigentlich mal werden, über den Mord halt an Clément Méric zu machen. Geplant waren so 10, 15 Minuten, es ist jetzt wesentlich länger geworden. Genau, also aus dem Clip über Clément Méric ist halt wesentlich mehr geworden. Wir haben das gesellschaftliche Klima mit beleuchtet, wie der Mord möglich, also was den Mord möglich gemacht hat vor Ort. Die Proteste um die Homo-Ehe, die Verknüpfung des Front National, diese ganzen katholischen Bewegungen. Und auch die Verknüpfung der Nazis auf der Straße, also den Stiefelfaschisten, wie sie vor Ort genannt werden, um Troisième-Voie, also den dritten Weg, den wir auch hier aus Deutschland kennen. Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt in dem Film ist ja auch der Rechtsruck in Frankreich, der ja auch vom erstarkten Rechtsruck europaweit einzuordnen ist. Das bedeutet, dass vor allem die parlamentarische Rechte in Verbindung mit der außerparlamentarischen Rechten, also den Neonazis auf die Straßen, wie der Genosse bereits gesagt hat, auch in Verknüpfung mit dem Front National im Land selber derzeit erstarken. Was bedeutet, dass sie inzwischen auf dem parlamentarischen Weg zweit- bis drittstärkste Kraft bei den vergangenen kommunalen Europawahlen sind und jetzt auch im Hinblick auf die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen inzwischen auch eine so starke Kraft sind, dass sie auch die regierende sozialistische Partei inzwischen herausfordern, was natürlich jetzt auch gerade für die Genossinnen und Genossen vor Ort bedeutet, dass dies ein sehr wichtiges Interventionsfeld sein wird, weil man da Perspektiven jenseits der rassistischen Spaltung, jenseits des antimuslimischen Rassismus, jenseits des Antisemitismus, der gerade von den Rechten als Diskurs benutzt wird, um auch gesellschaftliche Kämpfe auch zu spalten. Und Quartier Libre ist beispielsweise eine Organisation, die stadtteilpolitische Arbeit macht und vor allem halt sich mit Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus auseinandersetzt, um den rechten Kräften praktisch in den Banlieues auch diese Diskurshoheit auch versucht wegzunehmen und vor allem solidarische, antikapitalistische und antifaschistische Perspektiven auf soziale Kämpfe eröffnen soll. Vor allem, was ich auch sehr auffällig fand innerhalb der Interviews, ist vor allem dieses einerseits das Erstarken des antimuslimischen Rassismus und gleichzeitig das Abschwächen der sozialen Kämpfe, eben das quasi auch gerade von der extremen Rechten, das halt genutzt wird, insbesondere in den Banlieues, soziale Kämpfe halt kaum noch stattfinden, was der Genosse schon meinte, halt eben, wo auch gegengearbeitet wird, ein Klassenbewusstsein versucht wird, wieder zu erreichen, quasi die eigenen gesellschaftlichen, auch durch den Kapitalismus bedingten gesellschaftlichen Widersprüche einfach zu verdecken und zu überspielen und damit quasi und halt ein Bild, eine Bedrohung von außen halt zu simulieren, um die eigenen Widersprüche eben nicht mehr bearbeiten zu müssen. Ihr habt gerade ganz viel von Banlieues, also von Vorstädten geredet, darum geht's ja auch im Film. Seht ihr denn Parallelen zu den quasi zu den Berliner Vorstädten, zum Berliner Outback? Also im Hinblick auf eine Gentrifizierung, also die gewaltsame Durchsetzung von neoliberaler Stadtpolitik, ist das natürlich durchaus vergleichbar, weil in den Städten Frankreichs, in Metropolen wie Marseille oder Paris, vergleichbar auch mit anderen europäischen Metropolen oder auch im globalen Kontext, einfach bestimmte Prozesse schon vollzogen wurden, die hier noch ausstehen bzw. schon im Laufen sind. Das heißt, dass die Stadt privatisiert wird, dass viele Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt wurden, dass große Trabantenstädte errichtet wurden, wo verarmte Massen inzwischen dort gehalten, kontrolliert und versucht werden zu beherrschen. Allerdings sind natürlich die Pariser Banlieues auch ein Erbe des kolonialrassistischen Regimes und von der illegalisierten Immigration. Also wenn wir natürlich dann gerade im sogenannten Maghreb, also in den nordafrikanischen Staaten, vor allem im Kontext auf die ehemaligen Kolonien wie Algerien oder auch etwas weiter südlich in Mali betrachten, sind das natürlich vor allem halt Kräfte oder beziehungsweise Einwohnerinnen in den Banlieues, die damals zum Zwecke der billigen Lohnarbeit damals ins Land geholt wurden, teilweise auch auf illegalisierten Weg über das Mittelmeer emigriert sind nach Frankreich. Und inzwischen ja dort in den Banlieues eigentlich quasi auch gehalten werden, indem sie halt irgendwie unter menschenunwürdigen Lebensbedingungen dort eigentlich ihr Leben verrichten müssen. Das heißt, dass dann teilweise die Infrastruktur nicht vollständig ausgebaut ist, dass teilweise bestimmte soziale Dienstleistungen ihnen verwehrt wird aufgrund des illegalisierten Status. Oder aufgrund der illegalisierten Situation im Land generell oder aufgrund der rassistischen Praxis in diesem Land. Und das heißt, wir haben in den Banlieues in Frankreich zwar eine recht starke Durchmischung von verschiedenen religiösen oder sogenannten ethnischen Hintergründen, allerdings wirkt hier auch der gesellschaftliche Rassismus dadurch einfach auch stärker. Und das ist vielleicht im Kontext des Erstarkens vom Front National auch ganz gut zu erklären, dass nämlich die sozialen Deklassierungsängste, also vor allem halt der sich selbst als ethnisch französisch halt bezeichnenden sogenannten weißen Einwohnerinnen Frankreichs versucht wird, irgendwie mit antimuslimischen Rassismus, mit Antisemitismus, vor allem halt der soziale Abstieg verhindert werden soll. Das heißt, dass halt diese sozialen Kämpfe vor allem halt inzwischen auch rassistisch aufgeladen sind. Wir sehen das, dass natürlich auch der Front National halt in den Banlieues auch nicht zu unterschätzen relativ stark geworden ist, vor allem halt unter den Personen, die halt Angst haben halt durch die illegalisierte Immigration oder halt durch kapitalistische Krisen halt Sorge haben, dass ihr sozialer Status verloren geht. Und insofern würde ich keinen Vergleich zwischen dem sogenannten Berliner Outback und den Banlieues in Paris oder in Marseille oder anderen Großstädten vergleichen, da beispielsweise die sozialen Konflikte einfach noch wesentlich stärker zutage treten. Das sieht man dann zum Beispiel an einer sehr eskalativen Polizeigewalt. Die Ausschreitungen oder sogenannten Ausschreitungen in den Pariser Banlieues vor einigen Jahren sind ja uns da noch ganz gut vor Augen, die auch geführt haben, welche rassistische Praxis eigentlich die Menschen sich dort ausgesetzt sehen. Und dass das natürlich mit einem Erstarken des Front National natürlich auch zusammenhängt, weil dieser nämlich versucht, nämlich politisches Kapital, Wahlkapital daraus zu schlagen, aus diesen sozialen Deklassierungsängsten. Und das ist natürlich eine Situation, die wenig vergleichbar ist mit dem Outbacks, wo es vor allem halt sogenannte Deutsche sind, die sich halt vor einer Überfremdung halt irgendwie fürchten, die aber real praktisch auch überhaupt gar nicht gegeben ist, beziehungsweise dann halt irgendwie entsprechend natürlich von Parteien wie die NPD oder von Kameradschaften vor Ort, rassistischen Bürgerinitiativen gefüttert ist. Und das eine Situation ist, die in Deutschland nicht neu ist, allerdings in Frankreich ja in der Lebensrealität der Menschen, dort gibt es einfach mehr Berührung zwischen verschiedenen Menschen halt und den verschiedenen Hintergründen. Und die sozialen Kämpfe werden hier hierzulande gar nicht geführt, sondern anhand des Rassismus wird versucht, halt soziale Kämpfe zu umgehen und stattdessen halt die illegale oder illegalisierte Immigration dafür verantwortlich zu machen, was ökonomisch eigentlich generell, also in Form des Kapitalismus, das Problem ist. Thematischer Schwenk, Gedenkarbeit. Die NEA macht ja seit einigen Jahren schon Gedenkarbeit. Mir ist vor allem die Dieter Eich-Demo da im Gedächtnis geblieben. Kannst du vielleicht kurz erklären, was ihr da genau macht? Vielleicht macht ihr ja noch mehr? Genau, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen in Themenblöcke zu packen. Also ich glaube, die längste Form der Gedenkarbeit neben Dieter Eich sind vor allen Dingen die Liberation Weeks, die gibt's seit 2006, also auch schon vor unserer Gründung, die vor allen Dingen auch schon von Gruppen durchgeführt wurden, die teilweise in der Nähe mit aufgegangen sind, wo es vor allem um historische Gedenkarbeit geht, so, also wo wir auch sehr viel, vor allen Dingen mit dem VVN, BDA, also Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen, Weißen See, Hohenschönhausen kooperieren, die wir kontinuierlich in unterschiedlicher Stärke und Fülle eigentlich seit 2006, 7, 8, also seit 2008 als näher auch, durchführen durch verschiedene Veranstaltungen und eigentlich immer auch wieder an die Befreiung des sogenannten Großbezirks Pankow halt an verschiedenen Orten erinnern, sei es jetzt am antifaschistischen Mahnmal am Weißen See oder am Gabati-Platz in Pankow oder auch an Mahnmal in der Danziger Straße im Prenzlauer Berg. Und auch da vor allem, wenn es halt auch wichtig ist, quasi auch ein Austausch zwischen, ich sag jetzt mal, den Generationen, also der älteren Generation, vor allem denkt das VVN, BDA halt auch zu den jüngeren Antifaschistinnen und diesen Kampf vor allem in der historischen Kontinuität zu begreifen, dass diese Kämpfe von damals halt auch allgemein die Geschichte des antifaschistischen Kampfes, wie die natürlich halt auch kritisch betrachten müssen, aber wir vor allem denken so, dass wir sie auch als unsere begreifen müssen und eben auf das ich halt eben, wie es der Schwur schon sagt, eben niemals wiederhole und wir es halt eben wichtig finden, diese Gedenkarbeit aufrecht zu erhalten. Ein anderer Schwerpunkt ist vor allen Dingen, was du schon angesprochen hattest, Dieter Eich. Dieter Eich war ein Erwerbsloser aus Buch, lebte eigentlich in Blankenburg. Nachdem seine Frau verstorben ist, ist er halt nach Buch gezogen, war erwerbslos und lebte in der Walter Friedrichstraße in einer Wohnung, die naja kaum bewohnbar war. Die Tür war kaum noch zu schließen. Und im gleichen Haus haben drei Nazis ihren Einzug gefeiert. Und wie sie selbst gesagt haben, wollen sie jetzt mal einen Assi klatschen, da sie eben Dieter Eich aus sozialdarwinistischen Gründen dann letztendlich auch ermordet haben. Seitdem verknüpfen wir eben auch diese Gedenkarbeit mit den aktuellen Themen. Gerade Buch ist ja eben zurzeit wieder schon seit zwei Jahren wieder ein sehr starker Hotspot der Neonazi-Szene, seitdem sich auch die NPD Pankow dort oben neu konstituiert hat und eben dort ihren Schwerpunkt gesetzt hat, ist halt das Klima, in dem Dieter Eich dort ermordet wurde, eher wieder ins Negative abgerückt, halt also eher wieder zum Erstarken der rechten Szene in Buch selbst und vor allen Dingen halt auch eine Auseinandersetzung mit dem, wie sich halt die Menschen in Buch selbst mit dem Mord an Dieter Eich auseinandersetzen, eigentlich gar nicht vorhanden ist. Das wird teilweise abgetan als eine Trinkerschlägerei und die kannten sich auch und also dieser ganze Quatsch, weil man sich eben mit diesen Auswüchsen der Gesellschaft halt kaum auseinandersetzen möchte und wir versuchen eben dort immer wieder das Gedenken aufrecht zu erhalten, das halt zu thematisieren und eben jetzt zurzeit eben auch neben den Gedenkaktionen, die wir im Mai machen, hatten wir dieses Jahr beispielsweise auch nochmal eine Demonstration zum FOSIFA, im antifaschistischen linken Festival, was halt dieses Jahr erstmalig in Pankow Buch stattgefunden hat, dort zu intervenieren und das halt doch immer wieder zu thematisieren. Ein weiterer großer Schwerpunkt stellte dann seit 2008 das Siempre Antifascista dar. quasi, was halt anfangs halt mit einer großen Konferenz und Konzert und auch Demonstration. Die erste Demonstration fand im November 2008 in Pankow Niederschönhausen statt. Das war damals noch der Hotspot der Neonazi-Szene in Pankow. Das hat sich von Niederschönhausen dann nach Buch verlagert über die Jahre, nachdem die Anti-Pankow ein paar Jahre ziemlich inaktiv war, haben wir es halt da auch versucht, eben schon immer mit den aktuellen Kämpfen vor Ort zu verbinden. Und ich glaube, es waren ungefähr 1000 Leute auf dieser Demonstration damals in Pankow, also einer der größten und stärksten Demonstrationen auch, die wir dort in dem Kiez durchgeführt haben. Und Siembra Antifascista war quasi direkt auf internationalen Austausch und internationales Gedenken halt schon ausgelegt. Das Ganze wurde dann über die Jahre fortgeführt, immer mit einem großen Festival, wo wir vor allen Dingen versucht haben, immer wieder große antifaschistische internationale Bands einzuladen und das Ganze aber auch immer wieder mit Veranstaltungen begleitet haben, um diesen inhaltlichen Part eben halt nicht nur quasi einen Kulturkonsum anzubieten, sondern eben auch quasi das Ganze inhaltlich mit den aktuellen Themen zu verbinden, bis eben hin zu heute, sei es jetzt auch das Gedenken an beispielsweise die gefallenen Internationalistinnen in Kobani, wie eben Ivana Hoffmann oder Kevin, die wir natürlich dort genauso auch gedenken wollen. Also von daher hat die Gedenkarbeit und vor allem dieser Brückenschlag ebenso und das Motto hier im Antifaschista erinnern heißt kämpfen, weil wir da vor allen Dingen, also wirklich, das ist der Schwerpunkt daran, so, dass eben Erinnerung darf halt nicht in eine Defensive kommen, sondern muss immer etwas Kämpferisches sein, um die Kämpfe fortführen zu können. Und vor allen Dingen ein würdiges Gedenken durchführen zu können. Wie sieht das Ganze in Frankreich aus? Im Film geht es ja, um nochmal drauf zurückzukommen, um Gedenkpolitik, speziell im Fall Clermont-Méric. Gibt es da irgendwie Unterschiede zu Gedenkpolitik hier? Wie sieht es aus? Ja, in Paris, beziehungsweise auch in anderen Städten, wo es bekannte oder bekannt gewordene Opfer oder beziehungsweise Betroffene von rechter, rassistischer oder antisemitischer Gewalt geht, gibt es auch dort regelmäßige Gedenkveranstaltungen, also in Paris sind das beispielsweise die Demonstrationen in Gedenken an Clermont-Méric. Es gibt Veranstaltungen zum Thema Clermont-Méric und die Hintermänner beziehungsweise die organisierte Neonazi-Struktur, der dritte Weg, wie sie auch in Deutschland existiert. Beziehungsweise wird das auch mal im Kontext gesehen des erstarkenden Rechtsruck in Frankreich, wie wir ja eingangs erwähnten. Und würde darauf nochmal zurückgehen, was mein Genosse gerade gesagt hat, dass es halt bedeutet, erinnern heißt kämpfen, auch nicht nur in der Defensive zu verharren, sondern vielmehr auch nach vorne zu gehen. Und die Genossinnen, die wir interviewt hatten in Paris, die politischen Strukturen, die Clermont-Méric sowohl kannten als auch sein politisches Ideal in der befreiten Gesellschaft auch teilten, haben uns immer wieder gesagt, dass es nicht nur darum geht, in Gedenken zu verharren, sondern vielmehr auch aktuelle soziale, antirassistische, antifaschistische Kämpfe auch zu führen, nämlich um die Kämpfe weiterzuführen, aus denen praktisch die Person Clermont-Méric ja auch gewaltvoll entrissen wurde. Und ich denke, das ist dann auch für uns der wichtige Part, vor allem halt am Beispiel von Buch, am Beispiel von Dieter Eich, am Beispiel auch von anderen gedenkpolitischen Initiativen und Momenten, die wir hier in Berlin haben, vor allem halt immer aktuelle Bezüge herzustellen und auch die Kämpfe dann auch auf die Straße zu tragen. Und das Gleiche haben wir auch in Frankreich, in Paris beobachten können. Und das hat uns auch Mut gemacht, hat uns auch Kraft gegeben, eben jene Kämpfe auch weiterzuführen, um beispielsweise auch ein würdiges Gedenken halt bereitstellen zu können. Andererseits aber auch die politischen Kämpfe, die geführt werden müssen, beispielsweise gegen rassistische Proteste, gegen einen virulenten Alltagsrassismus, gegen Antisemitismus, gegen antimuslimischen Rassismus, und auch überhaupt soziale Kämpfe für eine Perspektive jenseits vom Kapitalismus eben dann auch nochmal erstarkt halt wieder auf die Straße zu tragen.